ganzen Shit. Ex, sie hat sie mit. In drei Tage wach, aber trotzdem fit. Ich nehm sie einfach mit. Erzähle keine Lügen, sie will harten Sex und weiße Tüten, keine reichen Typen. Wir sind bei mir geiler Sex, keine Harmonie. Sie macht aus meinem Schlafzimmer ein Trampolin. Auf einmal redet sie, wir wären ein gutes Team. Doch ich glaub, das ist nicht sie, das ist das Kokain. Sie will was Ernstes, aber ich bin nicht bereit. Außerdem hab ich doch keine Zeit. Kannst du bitte gehen, Baby, es tut mir doch so leid. Aber dieses fühl dich wie zu Hause, war nicht so gemeint. Ich steh auf Frauen, die viel trinken, die viel kiffen und ich in der Sonne, Sonne. Dieses nicht wie schminken, nicht wie reden, sondern gleich zur Sache kommen. Die schnell fahren und nicht blinken, weil ich drauf brei, ja, sie ist für alles offen. Sie macht mich verrückt mit ihren Blicken. Weiße Nikes, Gucci, kleine schwarze Locken. Ich glaub, dieses Mädchen ist gestört. Sie ist laut und schreit rum vor meiner Tür. Alle meine Nachbarn haben's gehört. Sie hat sich verliebt, aber ich kann nichts dafür. Sie will mit mir schlafen, schlaf mit Wumme unterm Bett. Ruft mich 100-mal an, drück sie 100-mal weg. Aber jeder Moment ist vergänglich. Geh doch weg und vergess mich. Und sie spricht mir auf die Mailbox. Ich bin nicht so eine, versteh mich nicht falsch. Fick auf diese Fake-Os. Alles, was sie sagen, lässt mich lediglich kalt.